Angelika Marzen schenkt frischen Filterkaffee ein, serviert Erdbeer- und Mandarinenkuchen in ihrem Wohn- und Esszimmer im 6. Stock in einer Hochhaussiedlung am Hamburger Stadtrand. Angelika Marzen ist Ende 50. Seit 7 Jahren bezieht sie Hartz IV. Und über den Sinn der sogenannten Maßnahmen, zu denen ihr Sachbearbeiter sie verpflichtet, kann die gelernte Bauzeichnerin nur noch den Kopf schütteln. Im Moment stecke ich gerade in einer Maßnahme drin. Ich muss lernen, mit dem PC umzugehen und Bewerbungen zu schreiben. Aber ganz ehrlich, Excel, Word, das kann ich alles. Also für meine Begriffe ist das Geld verbrennen. Immerhin wüsste ihr Sachbearbeiter, erzählt Angelika Marzen, dass sie zusammen mit ihrem Mann seit 6 Jahren den Verein Computerspende Hamburg organisiert. 2700 Computer haben die beiden bislang an Hartz-IV-Empfänger weitergegeben, kostenfrei gegen Vorlage der entsprechenden Bescheinigungen. Denn wie sollen Hartz-IV-Empfänger ohne PC nach potenziellen Jobs suchen oder Bewerbungen schreiben? Wir haben auch gedacht, das Jobcenter würde uns dabei unterstützen können. Die haben uns, wie wir damit vor 6 Jahren damit hingingen, haben die uns nur ausgelacht und haben gesagt, das Ding hat ja überhaupt keinen Bestand. Sowas ist blödsinnig. Und außerdem würde die Vereinsarbeit sie auch von der Suche nach einer bezahlten Arbeit abhalten. Ob sie noch Hoffnung hat auf einen Job? Angelika Marzen zuckt mit den Schultern. Leider ist mein Alter nicht mehr so gefragt. Und der Beruf des Bauzeichners ist auch leider am Sterben. Und somit ist es halt schwierig, einen Job zu finden. Probieren tut sie es trotzdem, wieder und wieder, nicht immer freiwillig. Im winzigen Bürozimmer zeigt Angelika Marzen die penibel beschrifteten Aktenordner in den Regalen. 600 Bewerbungen hat sie in den letzten 5 Jahren verschickt. Gucken Sie mal. Nur alleine dieses. Das sind die Sachen, die man dann vom Jobcenter bekommt. Es gilt die Regel, auf alle vom Sachbearbeiter vorgeschlagenen Stellen muss sie sich bewerben. Sonst drohen Sanktionen, sprich die Kürzung der monatlichen Bezüge. Gegen diese Sanktionen kämpft eine der prominentesten Kritikerinnen dieses Systems, die Hamburgerin Inge Hannemann. Es hat wirklich zu mehr Entrichtungen geführt, zu in Anführungszeichen Zwangsarbeit, aber wirklich in Anführungszeichen, weil jede Tätigkeit muss angenommen werden. Inge Hannemann kämpft schon seit Jahren gegen das System Hartz IV, zu dem sie früher selbst gehörte. Als Sachbearbeiterin im Jobcenter musste sie 300 sogenannte Kunden, also Arbeitslose, betreuen. Und als sie sich ein ums andere Mal weigerte, die fälligen Sanktionen zu verhängen, musste sie ihren Platz räumen. Heute sitzt Inge Hannemann für die Linke in der hamburgischen Bürgerschaft. In ihrem Abgeordnetenbüro arbeitet auch Angelika Marzen als geringfügig beschäftigte Bürokraft. Die dauernden Bewerbungstrainings und Computerkurse, die das Jobcenter ihrer Angestellten verordnet, hält Inge Hannemann für eine besonders absurde Schikane. Ich bin der Meinung, man sollte sie in Ruhe lassen. Man sollte sagen, machen Sie Ihren Verein erfolgreich weiter, bauen Sie den aus. Da gucken wir, dass wir Sie unterstützen im Rahmen vielleicht einer Selbstständigkeit. Und dann sehen wir einfach weiter. Mit kleinen Reformen sei dieses System nicht zu retten, glaubt Inge Hannemann und fordert die Abschaffung von Hartz IV. Allein mit Druck, allein durch niedrige Hartz-IV-Sätze, durch immer neue Schulungsmaßnahmen und Sanktionen sei dieses Problem nicht zu lösen. Die Folge ist, dass die Menschen in eine Lethargie fallen. Ich kann es nur wiedergeben, was ich im Jobcenter erlebt habe, dass die Menschen mir wirklich erzählt haben, ich möchte, Frau Hannemann, aber ich kann nicht mehr. Angelika Marzen bestätigt das. Sie sitzt an ihrem Kaffeetisch, weiße Tischdecke, die Hände gefaltet. Mein Leitspruch ist immer, man kann damit überleben, man kann da aber nicht mitleben. Irgendwann, ja, habe ich denn eigentlich aufgegeben. Eigentlich habe ich wirklich aufgegeben, noch einen Job zu finden.